Fünf und eins. Mhm. Nein, ich habe nur ein Kind. Achso, ich hatte sogar zwei Kinder. Achso. Nein. Dem Kind irgendwann mal erzählen, was du gemacht hast? Nein. Nee, ganz definitiv nein. Nein, definitiv nein. Mhm. Liebe Bianca, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Und du grüßt auch herzlich deinen Freund von mir. Ja. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung. Das würde niemand von mir denken. Hatten ja interessante Fälle, was die Leute erzählt haben. In der Technik Jens Diegel. Morgen sind wir wieder da. Morgen mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao, bis morgen. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bei den Kongresswahlen in den USA hat es eine Panne gegeben. Ein Unternehmen, das fast alle großen Fernsehsender mit Umfrageergebnissen beliefert, meldete Computerprobleme. Deshalb konnten nach Schließung der Wahllokale nicht wie üblich die Trends veröffentlicht werden. Die Amerikaner sind aufgefordert, alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses neu zu wählen. Im Senat werden 34 der 100 Sitze neu vergeben. Vor 2 Jahren hatte es bei den Präsidentschaftswahlen Probleme bei der Stimmauszählung im Bundesstaat Florida gegeben. Das Ergebnis hatte sich dadurch um 5 Wochen verzögert. Erst dann konnte der Republikaner George Bush zum Sieger erklärt werden. Der UNO-Sicherheitsrat will heute erneut über eine Irak-Resolution beraten. Die USA haben angekündigt, einen neuen Entwurf vorzulegen.